meine Freunde sind auch schon da. Ihr wollt doch echt nicht saufen gehen, das wäre doch schon wunderbar. Der Alkohol, viel zu teuer. Der Stoff, aus dem die Träume sind, sei Abenteuer. Der Alkohol, viel zu teuer. Der Stoff, aus dem die Träume sind, sei Abenteuer. Das können wir mit der Gäste. Der Whisky im Regal ist auch genau leer. Die Flasche Gin in dem Regal, die ist auch nicht schwer. Der Alkohol ist viel zu teuer. Der Stoff, aus dem die Träume sind, ist leider teuer. Der Alkohol ist viel zu teuer. Stoff, aus dem die Träume sind, ist euer Abenteuer. Dann alle Zünd, verschweine schöne Träume.